meint Christoph Waltz. Und jetzt die Frage an unsere Filmkritikerin Anke Lewicke. Christoph Waltz spielt also in Quentin Tarantinos neuem Film den deutschen Kopfgeldjäger. Bei den Golden Globes wurde er gerade dafür als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Zu Recht? Ja, auf alle Fälle zu Recht. Ich meine, er macht das, was er als Hans Lader schon gemacht hat. Er ist der Mann, der kultivierte Mann, der mit den Sprachen jonglieren kann, der sich auskennt. Und was ich besonders schön finde, in einer der ersten Szenen, also er ist ja Kopfgeldjäger, aber er benutzt nicht nur Schusswaffen, sondern es sind wieder Wortegefechte, die er führt, zieht er dann ja einen Steckbrief raus, hält ihn dem Sheriff vor und sagt, ich darf Menschen töten, ich habe hier die Erlaubnis vom amerikanischen Staat. Und das finde ich eigentlich schon ganz schön, weil damit direkt ein zwielichtiges Licht auf Amerika damals geworfen wird. Quentin Tarantino spielt immer wieder mit Zitaten aus anderen Filmen. Er bezieht sich gerne auf andere Regisseure und in Django Unchained spielt er mit dem Genre des Italo-Westerns. Es gibt einen Film mit dem Titel Django aus dem Jahr 1966 und der originale Django zog stets einen Sarg mit sich. Schleppt Tarantinos Held jetzt auch einen ähnlichen Ballast mit sich herum? Ja, den sieht man zwar nicht, aber es ist der Ballast seiner Geschichte und seine Geschichte ist eben die Geschichte der Sklaverei. Und zusammen mit eben dem Kopfgeldjäger, dem Deutschen, möchte Django ja seine Frau befreien, die immer noch als Sklavin auf einer Baumwollfarm arbeitet. Und das ist dann so eine Rachegeschichte. Und hierbei zitiert eben Tarantino den Italo-Western, dieses schmuddelige Genre. Und das hat sich ja von vornherein immer als Anti-Western verstanden. Sergio Corbucci, der ja den Django erfunden hat, war ein studierter Soziologe und erklärtermaßen wollte er mit seinem Film einen Kommentar gegen das rassistische Amerika abgeben. Also seine Bösewichter sehen dann ja auch immer aus wie die Männer des Ku Klux Klan. Das greift Tarantino eben auch auf, aber ganz ironisiert. Da gibt es eben auch Männer mit diesen Kapuzen und Augenschlitzen, aber die sind so schlecht genäht, dass die Männer gar nichts mehr sehen und einfach gegeneinander reiten, umfallen und sonst was. Aber ansonsten übernimmt er auch andere Stilmittel. Das ist ja ein Western gewesen, der eben nicht die totale Kante. Also es gibt keine Perspektive, keinen Horizont. Das ist eher eine tote Landschaft. Gleichzeitig zitiert aber Tarantino auch das Blaxploitation-Genre der 70er Jahre. Das war ja das Genre, wo die Schwarzen zum ersten Mal Helden sein durften. Und hier haben wir ja mit Jamie Foxx auch endlich mal einen schwarzen Helden. Insofern kann man sagen, dass der Film auch ein bisschen eine Rache an den ganzen Hollywood-Produktionen ist, wo Schwarze eben immer eigentlich nur Nebenrollen hatten. Der Original Django ist bereits ein sehr brutaler Film, aber dieser jetzt von Quentin Tarantino, Django Unchained, ist vielleicht noch brutaler. Ist das berechtigt, weil die Zeit der Sklaverei eben auch so eine brutale Zeit tatsächlich war? Ja, das macht ja Tarantino doch immer sehr interessant. Er arbeitet ja mit so einer Comic-Gewalt, also mit Kunstblut. Sehr grafisch sieht das alles aus. Aber dadurch, dass die Szenen sich immer wiederholen, gibt es so eine eigene Schreckensdynamik. Und diese comichaften Szenen kontrastiert er dann mit Rückblenden aus Djangos Vergangenheit. Da sieht man immer in so grobkörnigen, fast dokumentarischen Aufnahmen, wie er so ausgepeitscht wird. Und man spürt einfach, dass diese Peitschenhiebe aus einer Wirklichkeit kommen, und zwar aus einer rassistischen Wirklichkeit, die noch gar nicht so lange her ist. So viel erstmal zu Django Unchained von Quentin Tarantino. Und der zweite Film, den wir heute vorstellen wollen, ist ein deutscher Film, ein Regiedebüt von Hanna Dose. Staub auf unseren Herzen heißt er. Und darin spielt die im vergangenen Jahr verstorbene Susanne Lothar ihre letzte Rolle. Sie spielt eine Mutter, die Psychologin ist und es ihrer erwachsenen Tochter so gar nicht leicht macht, tatsächlich erwachsen zu werden. Ist das ein ganz normaler Familienfilm? Ja, man könnte auch von Szenen einer Familie sprechen. Also dieser Film seziert schon diese kleine Gemeinschaft, mal böse, mal lustig, mal komisch. Und das macht er eben sehr interessant. Also es gibt keine eigentliche Geschichte, sondern das sind immer so improvisierte Szenen, wo die Verhältnisse untereinander skizziert werden. Und das geht schon sehr gut los. Mutter und Tochter sind einkaufen. Die Mutter will sich eigentlich präsentieren. Mutter guckt aber aufs Handy. Tochter ist frustriert, zieht wieder was anderes an. Und plötzlich fängt eben die Mutter an zu weinen. Also muss die Tochter ihren Ärger runterschlucken und die Mutter trösten. Und um solche Psychostrukturen geht es eben die ganze Zeit. Und Susanne Lothar ist natürlich eine wunderbare Schauspielerin gewesen. Sie spielt diese schwierige Mutter gut. Sehr, sehr gut. Also so richtig das Muttertier, hat immer Angst, die Kontrolle zu verlieren und ist so ganz hart, macht ihre Tochter eigentlich immer nur fertig. Aber trotzdem spürt man, dass dahinter sich so was verbirgt, eine Angst, alleingelassen zu werden. Also eigentlich zittert diese Person auch die ganze Zeit permanent, wenn die Kamera mal nicht richtig genau hinschaut. Also man spürt einfach diese Unsicherheit, die Angst vor dem Alleinsein. Also die ist in diesen ganzen Szenen mit drin. Und diese Gratwanderung kriegt Susanne Lothar wirklich sehr, sehr gut hin. Also würden Sie sagen, es ist ja eben ein Regiedebüt, eine große Leistung von Hanna Dose? Also visuell oder formal finde ich den Film jetzt nicht so bemerkenswert, aber die Schauspielführung ist schon sehr, sehr gut und es ist eben ein schöner Familienfilm. Wir kennen das Gefühl alle, man kann nicht mit der Familie, aber auch nicht ohne sie. Und das zeigt der Film sehr schön. Danke, Anke Lewicke. Sie hat uns die beiden Filme der Woche vorgestellt. Django Unchained von Quentin Tarantino und Staub auf unseren Herzen von Hanna Dose. Und beide kommen morgen in unsere Kinos. Und hier ist in Fazit Big Maybell, eine Soul-Sängerin aus den 50er und 60er Jahren, die das Singen bereits als Kind gelernt hat. Natürlich im Kirchenchor in ihrer Heimatstadt Jackson in Tennessee. See.